Dein Abschied war ein harter Schlag für mich. Ich hab geglaubt, ich werd nicht leben können ohne dich. Doch mit der Zeit hab ich gemerkt, dass auch der größte Schmerz vergeht. Ich hab gelernt, wie man auf eigenen Beinen steht. Du bist zurück, ich fass es nicht. Ich komm hier rein und du sitzt da und machst ein trauriges Gesicht. Ich hätte das Türschloss ändern sollen, doch wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich hätte nie gedacht, dass du nochmal hier aufzutauchen wagst. Hau endlich ab, dort ist die Tür, mach, dass du rauskommst. Sag, was willst du denn noch hier? Hast du geglaubt, dein Lebewohl tut mir so weh, dass ich zerbrech und ohne dich zugrunde gehe? Oh nein, nicht ich, ich überlebe, solange ich meinem Leben einen Sinn durch meine Liebe gebe. Wenn hier wer gestorben ist, dann ist klar, dass du das bist. Ich überleb's, ich überleb's. Ich hab lang mit mir gekämpft und mit aller Kraft. Mein Herz war schwer und schließlich hab ich es dann doch geschafft. Ich lag so viele Nächte wach und hatte Mitleid mit mir selbst. Ich hab geweint, doch ich bin drüber, wie mir scheint. Ich bin wie neu, schau mich nur an. Ich bin kein kleines, dummes Ding mehr, dem man wehtun kann. Und nun kommst du daher und glaubst, dass ich gewartet hab auf dich. Doch ich heb meine Liebe auf für den, der warten kann auf mich. Hau endlich ab, dort ist die Tür, mach, dass du rauskommst. Sag, was willst du denn noch hier? Hast du geglaubt, dein Lebewohl tut mir so weh, dass ich zerbrech und ohne dich zugrunde geh? Oh nein, nicht ich, ich überlebe, solange ich meinem Leben einen Sinn durch meine Liebe gebe. Gestorben ist, dann ist klar, dass du das bist. Ich überleb's, ich überleb's. Oh. Hau endlich ab, dort ist die Tür, mach, dass du rauskommst. Sag, was willst du denn auch hier? Hast du geglaubt, dein Lebewohl tut mir so weh, dass ich zerbrech und ohne dich zugrunde gehe? Oh nein, nicht dich. Ich überlebe, solange ich meinem Leben einen Sinn durch meine Liebe gebe. Wenn hier wer gestorben ist, dann ist klar, dass du das bist. Ich überlebe, ich überlebe. Hau endlich ab. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Gelegenheit. Heute will ich's wissen. Wir hielten, wir zwei uns fest, fast die die ganze Nacht. Sie macht den dicht und wir zwei sind aus all unseren Träumen erwacht. Ein neuer Morgen im Schein der Sonne, frei und abgebrannt, stand ich mit ihr am Straßenrand. Komm, wir ziehen los, ganz gleich wohin, die Welt ist groß. Alles hat seinen Preis. Und für das Erste hat es dann schließlich doch gereicht. Wir zogen los aus dem Käfig mal raus, der uns hier umgibt. Ein Hemd, ein paar Jeans, das ist alles, was uns zum Glück genügt. Das ist ein Leben, auf Wolken schweben, frei und abgewandt. Steh ich mit dir am Straßenrand und das Morgenlicht verzaubert langsam dein Gesicht. Frei und abgebrannt, das Haar voll Staub, die Schuhe voll Sand. Komm, ich lad dich ein. Hier schmeckt das Wasser süß wie Wein. Weiter, den Wind als Begleiter, frei und abgebrannt, steh ich mit dir am Straßenrand. Komm, wir ziehen los, ganz gleich wohin, die Welt ist groß. Frei und abgebrannt, das Haar voll Staub, die Schuhe voll Sand. Komm, ich lad dich ein. Hier schmeckt das Wasser süß wie Wein. Frei und abgebrannt steh ich mit dir am Straßenrand. Und das Morgenlicht verzaubert langsam. Sagst du, müssen sein, doch bald wird alles anders ganz bestimmt. Ganz schnell kaufst du noch Rosen ein, so hältst du dein Gewissen rein. Was nützt es, wenn wir nie zusammen sind? Es müssen keine Rosen sein, komm so wie früher zu mir heim. Nimm mich doch einfach in die Arme. Fest, sprich mit mir. Es müssen keine Rosen sein. Ich will doch eigentlich nur dich. Ich muss dich atmen, muss dich fühlen. Du bist mein Mann, denk doch daran, ich teile mein Leben mit dir. Es keine Lüge ist, wenn du mir sagst, die Arbeit frisst dich auf. Du kommst erschöpft zu mir nach Haus, ich bring kein Wort aus. aus dir heraus und warte doch den ganzen Tag darauf. Es müssen keine Rosen sein, komm so wie früher zu mir heim. Nimm mich doch einfach in die Arme, halt mich ganz fest, sprich mit mir. Es müssen keine Rosen sein, ich will doch eigentlich nur dich. Ich muss dich atmen, muss dich fühlen. Du bist mein Mann, denk doch daran, ich teil mein Leben mit dir. Mach dir Mut und weiß genau, wenn ich dich brauche, bist du selten hier. Ich liebe dich und hab doch Angst, dass du zu viel von mir verlangst und wir unsere Liebe mal verlieren. Es müssen keine Rosen sein, komm so wie früher zu mir heim. Nimm mich doch einfach in die Arme, ganz fest, sprich mit mir. Es müssen keine Rosen sein, ich will doch eigentlich nur dich. Ich muss dich atmen, muss dich fühlen. Du bist mein Mann, denk doch daran, ich teil mein Leben mit dir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Wenn du mit mir sprichst, dann sitz ich staunend neben dir. Du weißt vieles, doch du weißt nichts von den Mädchen. Spiel nicht nur mit Worten, sondern spiel auch mal mit mir, und ich zeig dir, was ich will, wenn ich dir sag. Fühl mich wie ein Kleid aus Samt und Seide, fühl mich sanft auf deine Haut, fühl mich wie den ersten Sonnenstrahl, komm, fühl mich warm auf deine Haut, fühl mich wie die Brandung aller. Fühl mich, wie ich bin in dieser Nacht. Frag mich nicht mit Worten, frag mich zart mit deiner Hand, ob ich vorhab, diese Nacht mit dir zu teilen. Denn ein Mädchen denkt so oft ganz anders als ein Mann, wenn Gefühle stärker sind als der Verstand. Fühl mich wie ein Kleid aus Samt und Seide, fühl mich sanft auf deine Haut, fühl mich wie den ersten Sonnenstrahl, komm, fühl mich warm auf deine Haut, fühl mich wie die Brandung. Ich bin in dieser Nacht. der Disco die Platten spielt. Ist der Boy, der sich im Disco-Sound einsam fühlt. Ist verliebt in den Sound der Musik, weil es für ihn das genau nicht gibt. Er steht allein. Nur Fassade, meine Selbstzufriedenheit. Sie verbarg Gewohnheit und Interessenlosigkeit. Mein Leben lief in einer Bahn, die in die Leere führt. Ich lebte, doch vom Leben habe ich nicht mehr viel gespürt. Du trabst in meinen Alltag wie mit einem Donnerschlag. Erwecktest dein Gefühl, das lange schon im Sterben lag. Und so wie eine Schlange schlüpfte ich aus meiner Haut. Durchbrach die Mauern um mich her, hab ich dir anvertraut. Und wenn die Welt zusammenfällt, ich werd den Weg zu Ende gehen. Ich drehe mich nicht um und bleibe nirgendwo mehr stehen. Ich fühlte mich noch nie vorher so gut. Und wenn die Welt zusammenfällt, das würde ich nicht einmal sehen. Dann würde ich lächelnd über diesen Scherbenhaufen gehen. Du weißt, dass man das nicht alleine tut. Die Liebe macht mir Mut. Was ich tue, wird endlich nicht mehr von Vernunft regiert. Jeden Schritt habe ich mein Leben lang analysiert. Nur bei dir habe ich diese Kontrolle mal verloren. Gott sei Dank, denn seitdem fühle ich mich wie neu geboren. Nach einer Nacht mit dir habe ich Wolken in den Schuhen. Denn über mir scheint sich für mich der Himmel aufzutun. Es ist, als würden tausend Regenbögen explodieren. In diesem Farbenrausch beginne ich mich zu verlieren. Und wenn die Welt zusammenfällt, ich werde den Weg zu Ende gehen. Ich drehe mich nicht um und bleibe nirgendwo mehr stehen. Ich fühlte mich noch nie vorher so gut. Und wenn die Welt zusammenfällt, das würde ich nicht einmal sehen. Dann würde ich lächeln über diesen Scherbenhaufen gehen. Du weißt, dass man das nicht alleine tut. Die Liebe macht mir Mut. We'll be right back.

für mich sei richtig dran. Wenn unsere Liebe auch nicht einfach bleibt, und in dein Herz die ersten Wunden schreit, ich weiß genau, du wirst nie untergehen. Wir beide werden jeden Sturm bestehen. Glaube mir, ich glaub dir, immer nur dir, nur dir, nur dir. Oh, Lady Love, Lady Love, ein schönes Bild, von dem man träumen darf. Oh, Lady Love, oh, Lady Love, du bist viel mehr für mich, seit ich dich trau. So leer, hoffnungslos kommt mir mein Leben vor, denn du sagtest mir, du bleibst nicht hier. Mehr als ein Kartenhaus, das zerfällt, wurde nun nicht daraus, was als großer Plan so schön begann. Hast du heute schon vergessen, wie es war, noch vor einem Jahr? Fällt es dir so leicht zu gehen? Hey, wie ein Diamant war für mich das Glück, dass ich mit unserer Liebe fand. Schwarz, dunkler als die Nacht, ist dieser Tag, der aus den Träumen Tränen macht. Warum bleibst du nicht bei mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Nur ein Wort löscht doch die Zeit mit dir nicht aus. Du brauchst ein Zuhause, fällt es dir so leicht zu gehen? Hell wie ein Diamant war für mich das Glück, dass ich mit unserer Liebe fand. Schwarz, dunkler als die Nacht, ist dieser Tag, der aus den Träumen Tränen macht. Warum bleibst du nicht bei mir? Warum bleibst du nicht bei mir? Love is in the air, weil du in der Nähe bist. Love is in the air, ich fühl, dass es Liebe ist. Und dann treffen sich unsere Blicke, nur einen kleinen Moment. Seither bist du in meinen Gedanken, wie ein Feuer, das tief in mir brennt. Love is in the air, deinen Namen kenn ich nicht. Love is in the air, und ich seh nur dein Gesicht. Und die Luft ist voll seltsamer Spannung, nicht so wie sonst jede Nacht. Auch die Disco-Musik klingt heute anders, hat das alles dein Zauber gemacht. Love is in the air, endlich bin ich nah bei dir. Und wir sehen uns nur in die Augen, keiner von uns spricht ein Wort. Aber dass wir zusammengehören, das fühlen wir beide sofort. Love is in the air, ich hör überall Musik. Love is in the air, und ich suche deinen Blick. Und die Luft ist voll seltsamer Spannung, nicht so wie sonst jede Nacht. Auch die Disco-Musik klingt heute anders, hat das alles dein Zauber gemacht. Wenn du mich nur ansiehst. Oh, oh, oh. Ohr. Das kommt mir so wie Honig vor, so verlockend süß. Ein Mann wie du, da bin ich ganz ehrlich, gefällt mir gut, das ist mir neu. Doch was ich tu, ist nicht ungefähr. Woche. Mir egal, wenn ein Disco Stress. Wenn für Benzin und Schnaps die Preise steigen. Mir egal, wenn ein Disco Stress. Auch wenn's zu Haus brennt, reagiere ich eigen. Mir egal, wenn ein Disco Stress. 100.000 Watt belagern meine Ohren. Hin und wieder geht mir auch die Braut verloren. Und wenn da find im Flimmerlicht, schrei ich hier galant was Nettes ins Gesicht. Und kommen heut die Russen und Chinesen. Mir egal, wenn im Disco Stress. Oder ein UFO, so mit fremden Wesen. Mir egal, wenn im Disco Stress. Wenn Laserblitze flimmern, Synthesizer wimmern, kann ich mich um Kleinigkeiten nicht mehr kümmern. Ist der Laden voll, dass man kaum stehen kann. Ganz genau das brauch ich, so was macht mich an. An meinen Nerven sägen die Gitarren. Und die Geigen ziehen an meinen Haaren. Der Bass tritt dumpf mir in den Bauch. Und das Schlagzeug auch. Ich sollte mich was schämen. Mir egal, bin im Disco-Stress. In meinem Alter wär das kein Benehmen. Mir yeah, ich bin im Disco-Stress. Wenn die anderen aufstehen, dann geh ich erst schlafen. Sicher wird man mich mit Verachtung strafen. Aber im Geheimen wären sicherlich alle einmal gerne so geschafft wie ich. Disco, Disco. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. In meiner Stadt schlug der Himmel noch vieles.